FM4 Unlimited. Come in, Mr. DJ! Artist Profile. Therese Terror. Hyperreality Wien. Hallo FM4, hier ist Therese Terror. Ich lege seit 2014 auf, vor allem in Österreich. Musical Style. Ich spiele Musik zwischen Pop und Hardstyle, würde ich sagen. Genremäßig habe ich nicht wirklich eine Präferenz. Favorite Location. Meine Lieblingslocations waren dabei die letzten Jahre vor allem Off-Locations, muss ich sagen. Vor allem die Locations, die das Kollektiv Bliss aus dem Boden gestampft hat. Und wenn wir über Clubs sprechen, dann sind das definitiv die Grelle Forelle und die Wiener Freiheit. FM4 Unlimited bringt oder versucht zumindest die gesamte österreichische Clubszene hier bei uns einen Tag lang ins Studio zu bringen. Und wir machen jetzt weiter mit einer weiteren Protagonistin der österreichischen Techno- und Partyszene, Therese Terror. Hallo, grüß dich. Hallo, servus. Servus, danke fürs Kommen. Ja, danke für die Einladung. Ich habe vorhin schon ein bisschen gesprochen mit dem Gerald, der ja auch Partys organisiert und wirklich sozusagen knietief in der ganzen Szene drinsteckt. Du hast in den letzten Jahren auch sehr, sehr viel gemacht, bist mitunter Kuratorin oder bist immer noch Kuratorin des Hyper Reality Festivals, wenn sich das auch sozusagen anders verlagert hat dann? Ja, Kuratorin bin ich nicht. Kuratorin des Hyper Reality ist auf jeden Fall die Marlene Engel. Mhm. Ich arbeite im Team mit. Mhm. Ich dachte, du bist aber quasi Mitentscheidungsträgerin. Aber das sind wir alle. Seid ihr alle, genau. Das Festival ist natürlich auch sozusagen, hat es auch schlimm erwischt. Gibt es eigentlich Formen, hast du gemerkt, dass es irgendwelche Formen gibt, auszuweichen? Hast du irgendetwas gesehen in den letzten Monaten, wo du gesagt hast, das ist eigentlich ganz gut gelungen? Zum Beispiel momentan ist es ja so, dass der steirische Herbst versucht, da ganz neue Wege zu gehen, dass da versucht wird, auf Diskurs auch mehr Augenmerk zu setzen, das ein bisschen auszugleichen, dass man halt nicht hingehen kann und einfach nur Musik genießen kann. Hast du irgendwas Positives gesehen? Ein Beispiel vielleicht in letzter Zeit? Ja, also sehr gutes Stichwort. Ich finde, der steirische Herbst hat das tatsächlich exzellent gelöst. Mhm. Ich finde das Programm extrem spannend und die unterschiedlichen Wege, die da gesucht werden, irgendwie in Verbindung zu treten mit dem Publikum. Es gab einige Sachen, die ich gesehen habe, die mir gefallen haben. Das beginnt bei Radioshows, die auf Twitch gelaufen sind und gestreamt wurden. Da gab es ganz tolle VR-Veranstaltungen, unter anderem auch aus Österreich kommend oder mit österreichischer Beteiligung. Es ist ein bisschen abstrakt noch, vor allem diese Virtual Reality-Räume. Mhm. Ist auch ein bisschen schwieriger zu vermitteln, vor allem weil nicht alle dieses Equipment zu Hause haben oder beziehungsweise weil es nicht immer funktioniert, nur mit dem Browser oder schwieriger ist. Aber ich denke schon, dass das jetzt diese Entwicklung ein bisschen beschleunigt und ich glaube schon, dass man Musik auch anders vermitteln kann als nur live. Ich meine, wir sind an einem Ort, wo das passiert, unter anderem. Und ich finde das spannend, sich über diese Dinge Gedanken zu machen. Ich werde das auch selber in den nächsten Wochen, Monaten intensiver machen. Habe ein Projekt, das irgendwie in diese Richtung geht. Kann darüber leider noch nicht so viel verraten. Ich denke, das ist komplementär zu live und zu dem unmittelbaren Musikerlebnis einige spannende Dinge gibt. Trotzdem geht mir der Club sehr ab. Ich wollte gerade sagen, richtig ersetzen kann man es nicht, aber es ist natürlich trotzdem eine interessante Phase, also gerade auch wenn man sich wie ihr oder wie du sich sehr breit mit diesem Thema beschäftigt, also jetzt nicht nur Partys veranstaltet, wo man sagt, okay, kommt rein und tanzt und dann geht bitte wieder, sondern wo immer auch sehr viel Diskursen so dabei ist. Ich glaube, dass da vielleicht auch eine Chance drinnen lauert in der Situation. Definitiv. Du hast es ja vorhin auch schon angesprochen, natürlich als DJ ist es eine harte Zeit. Ja. Hast du irgendwas entdeckt jetzt während der Zeit, wo du vorher keine Zeit dazu hattest? Ganz, ganz viel. Also wie gesagt, ich bin tatsächlich einfach ein DJ und nicht sicher keine Musikerin und keine Produzentin. Es ist schon sehr absichtlich, dass ich diese Art des Ausdrucks quasi gewählt habe für mich. Was für mich sich gut ergeben hat, ist, dass ich habe ja doch bis März fast jedes Wochenende ein oder mehrmal irgendwo gespielt und da kommt man in einen gewissen Trott hinein. Mhm. Die Sets, die ich jetzt gespielt habe während dem Lockdown für eben die Radioshows, die Mixes, die Streams, das wird alles bei mir sehr schnell sehr viel experimenteller. weil es auch diesen quasi Fort-to-the-Floor-Zwang in der Form nicht gibt. Also das heißt, es geht nicht darum, Leute über 3 Stunden quasi am selben Level zu halten, sondern man kann ruhig ein bisschen sich hin und her bewegen. Und das, denke ich, werde ich dann auch, wenn es irgendwann wieder losgeht, auf jeden Fall auch mitnehmen, weil mittlerweile mir sich elektronische Musik nach den, weiß nicht, 6 Jahren, glaube ich, die ich jetzt auflege, schon ein bisschen anders erschließt. Mhm. Gutes Stichwort auch vielleicht zu deinem Mix. Also das heißt, es wird ein bisschen experimenteller. Man kann vielleicht einfach auch den Status quo einfach von Clubmusik ein bisschen hinterfragen. Ja. Den Leuten in dem Sinne dann, wenn man dann wieder vor Leuten spielt, vielleicht auch ein bisschen mehr zutrauen. Ja. Ist super interessant. Wir hören uns jetzt deinen Mix an. Wir werden uns auch zwischendurch, du hast gesagt, du hast ein paar spezielle Sachen, die du mir vielleicht auch gerne noch erklären möchtest, warum sie in deiner Playlist gelandet sind. Sachen, die du jetzt auch vielleicht entdeckt hast in den letzten Monaten. Genau. Und wir freuen uns jetzt auf jeden Fall auf deinen Mix hier. Eine knappe Stunde bei uns hier, Therese Terror in der Mix. Wir feiern 24 Stunden, feiern, wenn man das so sagen kann, österreichische Clubkultur auf jeden Fall. Und viel Spaß. I'm floating on the way. FM4 Unlimited, 24 Stunden österreichische Clubkultur und wir hören gerade den Mix von Therese Terror. Und Therese bei uns hier hat uns extra noch zwei Inserts gemacht von Musik, die du ganz besonders gut findest. Was hören wir gerade? Wir gehören gerade den Track mit dem sehr langen Namen Top 10 Bizarre Discoveries Science Still Can't Explain von Volruptus, wenn ich es richtig ausspreche. Und das ganze Album ist eine Achterbahnfahrt, das ist der Wahnsinn. Also da sollte man auf jeden Fall reinhören, kann ich nur empfehlen. Könnte das sein, dass vielleicht auch jetzt in dem Moment das Album eine Renaissance bekommt? Wo die Leute vielleicht ein bisschen genauer wieder hinhören? Ja, ich denke, das stimmt, ja. Auf jeden Fall. Ja. Die Playlist gibt es auf jeden Fall natürlich bei uns online. Das heißt, man kann sich alles dann auch nochmal in Ruhe anhören. Danke und weiter geht's. We'll be right back. Ihr hört FM4 Unlimited, 24 Stunden österreichische Clubkultur im Moment mit Therese Terror bei uns in the Mix. Und das, was jetzt gerade läuft, wolltest du uns auch noch speziell anteasen? Ja, ich will es anteasern, weil der Sampler, auf den dieser Track oben ist, großartig ist. Der Sampler heißt Physically Sick 2 und der Track heißt Body and Mind von ANC oder ANC, ich bin nicht ganz sicher. Also ist ein total aufregender Sampler, sehr vielseitig, und die Einnahmen aus diesem Sampler kommen auch Black Lives Matter Organisationen zugute. Da kann man sich auf Bandcamp reinhören und am besten gleich kaufen. Schaut euch die Playlist an, schaut euch die einzelnen Titel an, und dann bin ich mir sicher, dass ihr auch sehr leicht auf den Sampler stoßen werdet. Dankeschön. The goal which one acts on. A journey of force, hot like the sun and wet like the rain. Rhythmatic movements in unison with others. Prolong an act of sensation with no limits or boundaries. We'll be right back. Und das war sie auch schon. Eine Stunde hier bei uns, Therese Terror in the Mix. Vielen Dank fürs Kommen. Ja, danke. Und ich hoffe, wir sehen uns auch wieder da draußen mal unter anderen Gegebenheiten in etwas dunkleren, verschwitzteren Räumlichkeiten. Ja. Und viel Glück für dein anderes Projekt, was du vorher auch am Anfang angeteased hast. Und bin gespannt, wann wir uns wieder live viermal im Studio dann sehen. Mhm. Bei Labum zum Beispiel. Ja, hoffentlich bald. Ja. Danke. Danke, tschüss.